Hi, herzlich willkommen zurück zu dem Backup-Podcast. Ich bin Niklas. Heute bin ich wieder nicht allein. Ich habe den Heiko von Trust and Harmony dabei. Den kennt vielleicht ein oder andere, aus NRW zumindest. Und ja, hi Heiko, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hi, danke, dass ich hier dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne. Stell dich doch mal kurz vor und was du so machst, beziehungsweise was auch Trust and Harmony ist für die, die es jetzt nicht unbedingt kennen. Ich bin Heiko, ich bin 20 Jahre alt, komme aus NRW, genauer gesagt aus Bonn. Da habe ich eine Band mit eigentlich ziemlich guten Freunden. Wir sind insgesamt 4 Stück. Trust and Harmony nennt sich die Band. Wir machen Folk Music, sind auch noch relativ jung. Uns gibt's erst seit einem Jahr, haben aber auch schon einige Erfolge eingefahren. Zum Beispiel haben wir bei Toys to Masters kürzlich mitgemacht. Das ist NRWs großer Bandwettbewerb, wo wir hin ins Halbfinale gekommen sind. Da sind wir dann leider ausgeschieden, haben insgesamt aber den 7. Platz gemacht und haben aber auch einen Preis gewonnen in der Kategorie Bester Song. Und nebenbei, neben meiner Band Trust and Harmony, studiere ich noch BWL und habe noch ein anderes Projekt am Laufen, wo ich mich als Komponist selbstständig machen möchte. Genau, daher kennen wir uns ja auch durchs Studio. Und vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie ihr denn trotzdem den Preis gewonnen habt, weil so ganz habe ich es auch nicht kapiert. Ihr seid ja dann ausgeschieden, aber habt dann trotzdem was gewonnen. Wie habt ihr das hinbekommen? Wart ihr so überzeugend? Ja. Genau, also es war so, es gab ab dem Viertelfinale sowohl eine Jury als auch die Stimmen der Zuschauer, die haben gezählt. Und es war dann so, dass dann 50% der Zuschauer als auch 50% der Jurybewertungen zusammengezählt wurden. Und dann wurde dann entschieden, wer dann weiter ist anhand der meisten Punkte. Das war dann so, dass wir dann im Halbfinale leider ganz knapp zu wenig Punkte hatten insgesamt. Es waren da 6 Bands anwesend und da haben wir leider nur den 4. Platz geschafft, womit wir somit raus waren. Es hat uns natürlich ein bisschen gefrustet, aber das war auch schnell wieder weg, weil wir auch noch neben diesem Wettbewerb noch weitere Ziele hatten. Von da war es jetzt nicht allzu dramatisch, zu dem Preis zurückzukommen. Das war so, es gibt verschiedene Preise. Insgesamt werden die 6 besten Bands ausgezeichnet mit verschiedenen Sachpreisen. Die beste Band bekommt ein, ich sag mal, All-in-One-Paket im Wert von 40.000 Euro. Da ist eine Studioaufnahme mit drin, eine CD-Pressung und sonstige Merchandising-Artikel, die man da erwerben kann. Und neben diesen 1. bis 6. Platz Preisen gibt es dann noch sogenannte Master-of-Preise. Beispielsweise eben der beste Gitarrist wird gekürt von allen Bands, die da gespielt haben. Also es waren insgesamt auch 80 Bands. Also es gab bester Gitarrist, bester Bassist, bester Drummer, die Band, die beste Bühnenperformance hatte und dann eben noch die Band, die den besten Song im ganzen Wettbewerb hatte. Und da wurden wir dann ausgewählt von einer Fachjury, die das im Viertelfinale schon ausgewählt hat. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch gar nichts gewonnen bei diesem Wettbewerb, außer eben Erfahrung und eigentlich auch ganz gute Connections zu anderen Bands und Veranstaltern. Also war jeden Fall eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Klingt auf jeden Fall ziemlich cool und cool, dass ihr da teilgenommen habt. Ich meine, eure Band gibt es jetzt ja noch nicht so lange und dass ihr euch dann zugetraut habt, wir nehmen jetzt mal dran teil. Macht ja auch nicht jeder. Genau, das war auch eine sehr spontane Entscheidung. Also wir haben die Marie, unsere Sängerin, letztes Jahr eigentlich fast vor genau einem Jahr kennengelernt. So um Weihnachten herum war das. Die hat in einem Pub in Bonn gespielt, beziehungsweise hat einfach ganz spontan einen Song gespielt für ihre Freundin, die da Geburtstag hatte. Und sie hat uns sehr überzeugt. Also wir waren da schon zu dritt als Band und haben dann so gesehen noch die Marie mit reingezogen, weil wir sie da angesprochen haben. Und sie hatte auch nicht Nein gesagt, war auch ganz angetan von uns und hat dann auch, hat sich dann so entwickelt. Mhm. Und nach einem Monat als Band haben wir gesehen, okay, es gibt Toys to Masters und einen Tag vor Anmeldeschluss haben wir uns da ganz spontan angemeldet, was auch sehr witzig war, weil es ist uns unter anderem ein bisschen Zeitdruck gebracht hat, weil wir durften da nur bei dem Bandwettbewerb eigene Songs spielen und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keine eigenen Songs. Mhm. Wir wussten auch noch gar nicht genau, in welche Musikrichtung wir gehen wollen. Wir wollten ein bisschen mehr poppiger gehen mit viel Akustikgitarren, ich sag mal, Geplemper. Und ja, es hat sich dann so entwickelt. Also beispielsweise hatten wir vorher auch noch einen Schlagzeug drin. Das haben wir jetzt durch einen Cajon ersetzt, weil es einfach ein bisschen softer ist. Und ja, es hat sich einfach mit der Zeit alles entwickelt. Genauso wie jetzt dieser Bandwebel eine super Chance für uns war. Auf jeden Fall cool, dass ihr so spontan seid und dass das dann sich irgendwie alles so gefügt hat. Aber so Schicksalssituationen, nenne ich das jetzt einfach mal, kenne ich auch. Also das hat man ja einfach manchmal, dann läuft es einfach und schwuppdiwupp ist man auf einmal auf der Bühne. Also bei mir jetzt Genau, nicht, also aber ja. man hat das wahrscheinlich gar nicht so geplant oder das konnte man auch gar nicht so planen, wie wir das vorhatten. Das ist einfach passiert. Ja, cool. Eben hast du ja Ziele angesprochen, also dass ihr noch andere Ziele habt, außer diesem Contest, wo ihr jetzt teilgenommen habt. Ja, vielleicht kannst du ja darauf eingehen, was ihr jetzt so als Band noch für ein Ziel habt, wo ihr hin wollt und mit welchem Ziel überhaupt diese Band gegründet habt. Also ich denke mal, da war ja auch irgendeine Idee hinter, mehr oder weniger. Also wir machen es in erster Linie natürlich aus Liebe zur Musik. Wir wollen uns jetzt auch nicht irgendwie, ich sag mal, wenn wir die Chance haben, von einem Major-Plattenlabel genommen zu werden, dann würden wir uns auch ungern, sag ich mal, verbiegen lassen und einfach wir sein und ja, einfach unsere Musik machen wollen, die einfach authentisch ist und nicht unbedingt so sehr kommerziell ist. Das ist unser Hauptgrundgedanke hinter der Band. Weitere Ziele, die wir haben, sind zumindest erstmal kurzfristig gesehen, unsere erste CD rauszubringen. Also jetzt noch kein Album, sondern eine EP mit 5 bis 6 Songs. Die wird wahrscheinlich Anfang 2018 dann auch erscheinen. Das ist so das größte Ziel von uns im Moment und natürlich auch noch weitere Gigs zu bekommen, beziehungsweise auch größere Gigs zu bekommen bei ein paar lokalen Festivals, beziehungsweise wenn es dann auch klappt, bei ein paar regionaleren Festivals. Das sind ja, ich sag mal, die kurzen bis mittelfristigen Ziele. Und da wir eigentlich alle in der Band ziemliche Ed Sheeran-Fans sind, ist eigentlich so unser größtes Ziel mal die Vorband oder beziehungsweise mit dem Eddie dann zusammen auf der Bühne zu stehen. Und wir hoffen, dass es vielleicht in den nächsten 3 Jahren möglich ist. Da ein Ja. bisschen Zeit hin, aber ja, man muss sich Ziele setzen, ne? Genau, also auf jeden Fall ein geiles Ziel. Ich meine, es gibt ja auch so Bilder von Ed Sheeran vor 7 Jahren, also so 2010, wo er da irgendwie auf der Straße dann mit der Gitarre stand und ein bisschen gespielt hat. Keiner hat es interessiert. Und dann 7 Jahre später, dieses Jahr, steht er auf einer riesigen Bühne vor, keine Ahnung, wie viele tausenden Menschen oder hunderttausenden Menschen und spielt dann da seine Musik. Also so schnell kann es gehen. Also ist auf jeden Fall erreichbar, denke ich. Es gibt auch dieses Stufenmodell, dass man mit 7 Leuten jeden erreichen kann. Also man kennt jemanden, der kennt wieder jemanden und der kennt jemanden und dann landet man bei Sheeran oder sonst wem auch. Also wenn ihr so weitermacht, kommt ihr da bestimmt hin. Gehe ich mal von aus. Ich glaub, so läuft es auch tatsächlich im Ja. Musikgeschäft. Also so langsam blicken wir, ich sag mal, dahinter, wie das Ganze abläuft, auch mit Gigs bekommen etc. Da ist es sehr viel Kontakt betrieben, auch welche Band jetzt den Slot kriegt und welche Band nicht. Da sind auch schon, ich sag mal, persönliche Präferenzen der Veranstalter immer ein Teil. Und deswegen sind Kontakte eigentlich das A und O im Musikbusiness, wie wir es so. Es wird viel, oder habe ich auch schon viel gelesen, das ist das A und O, ist, aber ja, so langsam merkt man es auch, es stimmt einfach. Ja, cool. Habt ihr denn auch vor, eure Musik dann irgendwie über YouTube oder andere Channels zu verbreiten? Also ich denke mal, eure EP bringt ihr jetzt wahrscheinlich dann auf iTunes, Spotify, SoundCloud, was auch immer raus. Wollt ihr dann dazu auch noch irgendwie einen YouTube-Channel oder sowas in die Richtung starten? Falls es Genau, also wir werden auf jeden Fall unsere Musik auf, ich sag mal, auf den Plattformen im Internet veröffentlichen, wie du schon sagtest, mit Spotify, Google Play etc. Da gibt es eigentlich auch relativ viele Services, die sowas anbieten, was auch relativ kostengünstig ist. Ich glaube, sowas werden wir auch einfach der Einfachheit halber in Anspruch nehmen. YouTube-Channel, ich denke, auf jeden Fall ist auch mit dabei, weil es einfach eine super Plattform ist. Ich meine, da gehen, ich sag mal, Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen täglich auf die Plattform und suchen da nach verschiedenen Musikliedern oder gucken einfach so, ja, Videos an. Und da werden wir auf jeden Fall, wenn wir ein Musikvideo beispielsweise drehen, ein, zwei Lieder posten. Ja, so Also cool. das ist, glaube ich, unser Plan, das, mit dem man so nennen kann. Ich habe jetzt auch noch gelesen, ich glaube am Wochenende, dass YouTube die zweitmeistbesuchteste Seite der Welt ist nach Google halt. Also, Okay. ja, lohnt sich auf jeden Fall da was zu machen. Auch wenn es natürlich, wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen über YouTube gesprochen, dass das ja teilweise ein bisschen überlaufen ist, aber man kann sich ja mit seiner Richtung durchsetzen, also das definitiv. Genau, aber YouTube hat sich auch sehr gewandelt in den Jahren, muss ich sagen. Also ich bin jetzt, ich würde sagen, was haben wir jetzt, 2017, Ja, fast 18. gut, 2010 würde ich sagen, da habe ich so YouTube für mich entdeckt und bin eigentlich relativ regelmäßig unterwegs und gucke mir da Videos an. Und die Anfänge habe ich jetzt leider, also das hat ja, wann ist das losgegangen? 2006, 2007 ist Ja, es ja 2006, glaube gestartet. ich, ja. Genau, und da war es ja auch noch eine ganz andere Plattform, ein ganz anderer Hintergrundgedanke. Jetzt ist das alles auch ein bisschen kommerzieller, mit den ganzen YouTube-Channels. Und man hat auch, oder man merkt eigentlich auch mittlerweile, dass sich der Content da richtig verändert. Also was sich durchsetzt, was viele Leute gucken. Und ich sag mal, es ähnelt sich immer mehr dem Fernsehen. Ich nenne es auch mal Billigproduktionen vom Fernsehen. Ja, ich weiß nicht, wie man das bewerten soll, aber ist halt persönliche Präferenzen, würde ich sagen. Also man merkt halt, dass die Gesellschaft scheinbar so auf persönlichen oder auf ja, ich will es jetzt nicht abwertend klingen lassen, aber auf billigere Produktionen oder auf so billigeren Humor stehen oder einfachen Humor, was jetzt auch nicht negativ sein muss, kann ja auch natürlich positiv sein. Ja, wenn man in die Charts guckt oder die Trends auf jeden Fall, obwohl ich jetzt auch einigen YouTube-Kanälen folge, so im Bereich Filmmaking, die haben dann natürlich auch nicht so, die haben dann nicht die Millionen Abonnenten, aber die haben dann schon sehr hochwertigen Content, aber sind natürlich nicht in den Trends. Das ist dann, da spiegelt sich das auf jeden Fall wieder, ja, was die Masse so Genau, also angucken will. das sehe ich genauso wie du. Es gibt nicht nur, oder YouTube ist ja breit gefächert. Ich meine, es gibt, wie du sagtest, diese Filmvideos oder diese ganz vielen Tutorials oder Tipps und Tricks in verschiedenen Bereichen, Musik, Film, was auch immer. Und dann gibt es auch natürlich die ganz vielen Humor oder ich sag eher mal Comedy-Kanäle, die aber, so würde ich das einschätzen, YouTube überwiegen. Ich glaube, einfach aus dem Hintergrund, weil viele Leute das natürlich auch hauptberuflich machen mittlerweile und dass es für die relativ einfach ist zu produzieren, was natürlich auch verständlich ist, weil ein aufwendiges Video, wo viel Recherche drin steckt, wird, glaube ich, auf YouTube nicht lange überlebt, beziehungsweise es ist schwieriger, so einen profitablen YouTube-Channel zu betreiben, um damit Vollzeit davon leben zu können. Definitiv. Du hast jetzt ja am Anfang noch erwähnt, oder ich weiß es ja auch, dass du neben deiner Band auch noch auf eine andere Art und Weise mit Musik ja, ein bisschen Geld verdienen willst, beziehungsweise deine Musik auch vertreiben willst. Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, was du da so machst oder geplant hast. So viel, also bist ja gerade noch in den Startlöchern in dem Bereich, aber ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Genau, mein Ziel ist es, also das Band ist, sag ich mal, auch mittlerweile eher nur ein Hobby. Es wäre natürlich schön, wenn man da, echt davon träumt, glaube ich, jeder Musiker einfach von der Plattenfirma, ich sage mal, entdeckt wird und dann ja, einfach durch die Welt touren kann, die Songs präsentieren kann und einfach viele Fans hat, die einfach die Musik auch mögen, die man spielt. Ich glaube, das ist die größte Anerkennung eines Musikers. Solange das aber noch nicht erreicht ist, oder beziehungsweise das ist auch noch ein steiniger Weg der vor uns liegt, versuche ich mich eben auch als Komponist im Bereich Stock Music. Man kennt das vielleicht von Bildern, das ist eher verbreitet, ganz vielen Stock Bilder wie Fotolia, ich glaube Fotolia heißt es ja, um Shutterstock etc. Also ganz viele Bilder, die man da auf Abruf oder Millionen Bilder, die man auf Abruf einfach kaufen kann. Und sowas gibt es auch im Bereich Musik, das nennt man eben Stock Music. Und da versuche ich mich in dem Bereich auch, ja, ich sag mal, selbstständig zu machen. Das ist da auch nicht gerade leicht. Aber ja, das ist auch einfach ein Nebenprojekt, das ich jetzt versuche. Und ich schaue einfach mal, wie es da vorangeht und einfach nach dem Motto, sag mal, just do it, also einfach machen, es versuchen und nicht so lang oder so viel darüber nachdenken, wie will ich das jetzt angehen, sondern einfach tun, weil das ist, glaube ich, die größte Hürde, die man hat als Mensch, einfach die Gefahr dahinter zu sehen, man könnte scheitern, und dann einfach gar nicht versucht, irgendwas zu machen oder es einfach direkt liegen lässt, sein Projekt, das man angeht. Sehr geile Einstellung, also das teile ich auch mit dir. Das ist ja auch Just Do It, ist ja das Nike, nicht Logo, aber das, der Spruch. Und ja, das ist leider oft so das Problem, dass man dann so sieht, ah, das muss ich machen, das muss ich beachten. Also gerade in Deutschland mit Unternehmertum und bla bla bla. Dann ja, puh, muss ich viel beachten, dann mache ich es doch lieber nicht, bin ich auf der sicheren Seite. Aber wenn man kein Risiko eingeht, dann entdeckt man auch keine neuen Seiten an sich, entwickelt sich nicht weiter, gerade Persönlichkeitsentwicklung in dem Bereich. Und ja, wird natürlich auch nicht belohnt für das Risiko, das man eingeht. Ist natürlich dann schade, wenn man sowas nicht macht. Deshalb sehr cool, dass du das so siehst. Also. Ich habe sogar den Spruch Just Do It hier vor meinem Bildschirm am PC kleben. Das finde ich eigentlich, wenn ich jetzt so betrachte, eigentlich auch ganz, ganz witzig. Ich gucke da leider eigentlich viel zu selten drauf, weil man sich dann doch in irgendwelchen Sachen verrennt oder von irgendwelchen anderen Dingen abgelenkt wird. Und ja, ich versuche es eigentlich immer wieder, das in meinen Alltag einzubauen, ist einfach so zu tun und einfach so viel Zeit, die man einfach mit dem Denken verschwendet, mit soll ich jetzt wirklich tun oder wäre es vielleicht besser, irgendwas anderes zu machen oder einfach anstatt das Problem weiter zu beschreiben, einfach an der Lösung zu arbeiten. Da bin ich auf jeden Fall nicht perfekt. Merke es auch immer wieder selber, dass ich mir da manchmal selber im Weg stehe, mit mehr das Problem zu beschreiben, anstatt wirklich die Lösung heranzugehen. Aber ich glaube, das ist eine Einstellungssache, beziehungsweise es dauert einfach seine Zeit, bis man das in sich drin selber verankert hat. Aber ich kann es auch jedem nur raten, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung vielleicht ein paar Bücher mal zu lesen und da dann ja einfach diese Gewinneeinstellung längst einfach mal zu bekommen. Das bringt einen, glaube ich, in vielen Bereichen, egal welche Ziele man hat, ob man jetzt einfach nur ein paar Kilo abnehmen will durch Sport oder durch Ernährungsumstellung oder einfach, ich weiß es nicht, irgendwelche Ziele hat, wie zum Beispiel Manager zu werden. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich weiß ja auch, dass du dich mit dem Thema schon etwas länger beschäftigst als ich zum Beispiel. Da wir im ersten Semester dann mit Bodo Schäfer ankamst und ich so, habe ich schon mal gehört den Namen, aber was hat denn der so genau geschrieben? Ja, deshalb ziemlich cool. Hast du denn da irgendwelche Bücher jetzt, also aus dem Stegreif, die dich da besonders geprägt haben, irgendwie besonders weitergeholfen haben? Also viele kennen ja die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Das ist ja wieder das geilste Buch oder. Okay, ja, die anderen Leute gibt es auch, die dann sagen, ja, was für ein Scheiß. Kann man eh nicht anwenden. aber vielleicht hast du ja so ein Buch, was dich irgendwie total weitergebracht hat und so ein Shift irgendwie. Wo du gerade sagst, was ein Scheiß da muss ich zugeben, da war ich auch eine Zeit lang so in der Gegend, beziehungsweise in diesem Mindset so, ja, braucht man das? Ist das denn notwendig? Ist es nicht alles so ein bisschen Verrückmacherei oder so? Ich nenne es mal Hokuspokus. Und meine Mutter, die hat eigentlich auch angefangen, solche Bücher zu lesen, die auch mehr im Bereich Religion angesiedelt sind, wie zum Beispiel Dr. Murphy, ich weiß nicht, ob du den kennst, Niklas, da gibt es auch relativ viele Bücher von. Sag mir jetzt nichts, aber das heißt so nichts. Ich habe auch eine Na, Liste der mit ist, 80 Büchern, okay. die ich noch Also der ist lesen auch ein will. bisschen, ich sag mal, spiritueller angesiedelt oder spirituelles Mindset-Änderungsbücher. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ich habe diese Bücher ehrlich gesagt auch gar nicht gelesen von Dr. Murphy. Meine Mutter hat mir immer nur davon berichtet und hier und da mal Passagen vorgelegt, die ich lesen soll. Und da ging es halt auch schon sehr in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wodurch ich mich dann einfach mal für diesen Bereich interessiert habe, mir ein, zwei Bücher gekauft habe, beziehungsweise meine Mutter mir auch ein, zwei Bücher mal geliehen hat. Sie hat nämlich nicht nur von Dr. Murphy ein paar Bücher, sondern auch ein paar andere Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Und mein Bruder, der hatte dann auch schon ein paar Bücher, die in diesem Bereich gehen, in Unternehmertum und erfolgreich werden im Leben, so dass er dann Bodo Schäfer hatte. Das Buch hieß Gesetze der Gewinner, zufällig? Die Gesetze Gewinner, das habe ich mir dann gekauft, aber er hatte ein anderes Buch. Ich glaube, der Weg zur finanziellen Freiheit hieß Ja, es. genau, das habe ich auch gelesen. Genau, das hatte er und da habe ich dann einfach mal auch so gesucht, weil ich da ein paar Passagen von dem Bodo Schäfer gelesen habe aus dem Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit, was der meinem Bruder gehört. Und ja, von dem Buch war ich sehr angetan. Also es hat mir sehr gut gefallen. Es hat ja, einfach nur mal verdeutlicht, was eigentlich so offensichtlich ist, was man einfach im Alltag vergisst mit mach's einfach, konzentriere dich auf die wichtigen Dinge im Leben, was jetzt eigentlich simple Sprüche sind und eigentlich jeder irgendwie weiß oder wissen sollte, man es aber einfach zu wenig im Alltag präsent hat. Und was dagegen hilft, da hilft jetzt auch nicht nur einfach dieses Buch lesen, man merkt so, okay, jetzt bin ich ein toller neuer Mensch und habe all das, was da drin steht, jetzt auf einmal in die Tat umgesetzt. So ist es leider nicht. Ja. Da hilft ehrlich gesagt nur, ich sag mal, Training beziehungsweise einfach das, was da drin steht, versuchen im Alltag wiederzuerkennen, dass man merkt, okay, jetzt bin ich gar nicht produktiv, sondern surfe nur im Internet, aber eigentlich sollte ich was Produktives machen, nach dem Motto, ne, just do it, dass man das halt vergisst. Und da hat mir dieses Buch sehr geholfen. Aber auch durch das Lesen von anderen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, wo ehrlich gesagt im Prinzip fast immer das Gleiche drin steht, also da ist jetzt kein großer Unterschied, aber es hilft einfach umso weiter, ja, das einfach so gesehen zu lernen, dass man lernt, ja, just do it, nenne ich es jetzt einfach mal. Man muss einfach lernen, just do it. Und das hilft einfach wie beim normalen Lernen für die Schule oder für die Uni, ne, durch Wiederholung etc. und durch das Lesen verschiedener Bücher, wo jetzt nicht wortwörtlich das Gleiche steht, sondern auch hier und da noch ein paar andere Gedanken drin sind, hilft es einfach, das viel mehr in den Alltag zu integrieren. Und da bin ich persönlich jetzt auch schon auf einem guten Weg und kann es jedem nur empfehlen, der ja auch, ich sag mal, sich persönlich weiterentwickeln möchte. Das ist vielleicht ein bisschen, klingt vielleicht im ersten Moment komisch, klang für mich im ersten Moment auch komisch, aber ja, ich kann es jedem nur mal empfehlen. Also man kann da jetzt nichts verkehrt machen. Definitiv. Aber das habe ich auch festgestellt, dass wenn man so irgendwie ein, zwei, drei Bücher gelesen hat zur Persönlichkeitsentwicklung, irgendwann tauchen die Themen dann öfters mal wieder auf. Und man hat das Gefühl, ja, habe ich schon mal gelesen, die Sachen. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man dann so ein paar Bücher liest und sich da einfach mal beschäftigt, dass man sich nicht mit diesem Status quo, in dem man vielleicht gerade ist, zufrieden geben muss und einfach mal aus der Komfortzone raus muss, um sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht mal ein ganz anderes, viel cooleres zu sein, den man viel lieber mag. Also, was man selbst wieder mag. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also man kann jetzt niemanden dazu zwingen. Nee. Also als mir meine Mutter zum Beispiel diese Bücher da vorgelegen hat von Dr. Murphy und meinte, lies doch mal ein bisschen was da drin. Ich hatte ehrlich gesagt ja auch keine Lust und irgendwann hatte ich halt die Einsicht oder das Interesse daran und dann war es quasi so ein Schalter, der umging und da hat es dann funktioniert. Einfach dieses ja, wie soll man sagen, einfach ja, einfach die Empfehlung von meiner Mutter, liest doch einfach mal. Also das muss von einem selber herauskommen. Auch der Wille, sich selber zu verändern oder verändern im positiven Sinne, einfach die Persönlichkeit weiterentwickeln, zu einem besseren Mensch zu werden, wie man das so schön sagt. Das kann man keinem aufzwingen. Das muss einfach von innen herauskommen. Genau, also intrinsische Motivation. Ja, sehe ich genauso. Genau, so kann man es nennen. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, hast du denn bestimmte Routinen, um diese Sachen in deinen Alltag zu integrieren? Du hast ja eben darüber gesprochen, man sollte dann gucken, wie man das wiederfindet. Du hast ja zum Beispiel das Just Do It auf jeden Fall über deinem PC oder an deinem PC irgendwo stehen. Das ist schon mal eine Sache, aber hast du da irgendwelche ja, Routinen, irgendwelche Taktiken? Wiederholen hast du eben auch schon angesprochen. Ja, hast du da irgendwas, wie du das speziell machst? Oder ist es einfach so irgendwie in deinem Alltag drin? Also so richtige, das kenne ich halt aus diesen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern. Du bist halt einfach das Endergebnis deiner Routine, was du tagtäglich machst. Beispielsweise, wenn du jeden Tag nach Hause kommst und dann sofort eine rauchst, ja, dann schadest du dir eigentlich nur selber. Okay, Rauchen ist jetzt ein ganz anderer Aspekt, aber oder jetzt gar nicht rauchen, oder wenn du einfach nach Hause gehst und irgendwas vollkommen Unproduktives machst, aber eigentlich das und das große Ziel hast, dann ist das so gesehen natürlich dafür relativ schädlich, weil es umso länger dauert, je mehr du dich davor sträubst. Und meine Routine ist einfach selber meine Routine im Moment zu erkennen, die schädlich sind und versuchen, die abzubauen und die durch andere und neuere, bessere Routinen zu ersetzen, die ich oder die mich persönlich weiterbringen. Das ist, glaube ich, so mein aktuelles Arbeitsfeld bei mir in der Persönlichkeitsentwicklung und daher achte ich im Moment sehr darauf, wie verhalte ich mich eigentlich oder was tue ich überhaupt den ganzen Tag über? Und Das kann man vielleicht als eigene Routine sehen, dass man so das betrachtet, wie möchte ich meine Routinen ändern, was natürlich kein leichter Schritt ist. Aber ansonsten aktuell noch nicht. Beispielsweise Morgenritual oder sowas hatte ich mir auch schon überlegt, aber dafür fehlt mir im Morgen schon doch dann eher die Zeit zum Essen, Frühstücken etc. Ja, das kenne ich. Morgens ist es ein bisschen schwierig. Ja, ich meditiere zum Beispiel immer nach der Arbeit. Das tut immer ganz gut. Dann ist man wieder so. Also ich bin dann fokussiert. Ich mache es auch nur ja so 8 Minuten meistens. Hab da so eine Playlist aus Apple Music, so irgendwie ambiente Musik oder so. Also irgend so Gedudel ohne Gesang ist das. Und ja, das tut eigentlich ganz gut. Dann setzt man sich mal so 8 Minuten hin, macht einen Timer an und dann lässt man die Gedanken kreisen. Gibt es auch Gefühle-Meditations-Apps. Habe ich auch mal ausprobiert. Ja, ist ganz gut. Aber so selbst dann irgendwann das machen, finde ich eigentlich am besten. Also, kannst du mal gucken, ob das was für dich ist, wenn es interessiert. Also, ich habe es für mich entdeckt. Unbedingt, also Ja. wieso nicht? Das hört sich sehr interessant an. Da habe ich auch schon mal nachgedacht, so meditieren. Hatte ich aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich ich sag mal, die Zeit zu, beziehungsweise ich habe mir die Zeit einfach dafür nicht genommen. Also ich hätte, glaube ich, bestimmt die Zeit, aber ich habe mir die Zeit dazu einfach nicht genommen. Aber ich glaube, auf deine Empfehlung hin, wieso nicht? Ich habe jetzt auch viel mehr drauf geachtet, was andere Leute empfehlen. Man muss halt das natürlich selber für sich nochmal kritisch betrachten, ob Genau. das einem irgendwas nutzt, aber ich achte jetzt auch viel mehr auf Empfehlungen und ich glaube, ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren, was du da vorgeschlagen hast. Ist am Anfang nicht so einfach. Man muss erstmal reinkommen. Ist so ein bisschen komisch, sitzt dann halt 8 Minuten oder 10, je nachdem, wie lange man das macht, halt mal rum auf dem Boden. Also ich mache es im Schneidersitz. Da auch so ein Kissen für, das ist ein bisschen angenehmer, weil man dann irgendwann. Das tut immer ein bisschen weh, wenn man so sitzt, so still. Das wirst du noch merken. Aber man muss natürlich auch dann in diese Routine reinkommen. Das habe ich bei mir teilweise nicht immer. Aber wenn ich dann nach der Arbeit nach Hause komme, muss man einfach mal sagen, also ich muss mir immer sagen, ich nehme jetzt diese 8 Minuten Zeit für mich, weil ich danach einfach wieder einen klaren Kopf habe und nicht so die Sachen drin rumschwören, die man den ganzen Tag erledigt hat. Und dann legt man sich noch aufs Bett und guckt YouTube-Videos. Also klar, es gibt gute YouTube-Videos, aber man will ja vielleicht noch andere Sachen machen. Zum Beispiel die Musik komponieren oder was auch immer. Und dann ist es natürlich gut, wenn man einen klaren Kopf hat. So ähnlich wie morgens. Das ist natürlich nicht das gleiche Gefühl, aber schon wieder ein frischerer Kopf. Ja. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und was machst du da genau? Du gehst einfach deinen gedankenfreien Lauf oder? Genau, also ich stelle mir eigentlich vor, bildlich, dass ich meine Gedanken kreise. Also das klingt komisch, aber kreise. Ja, ich lasse die irgendwie kreisen und beziehungsweise man kann sich auch, also in einer geführten Meditations-App, da hatte ich das Seven Mind, da sind dann ein paar kostenlose, ich glaube 8 Kurse oder so drin. Und da soll man dann erstmal dreimal tief ein- und ausatmen, langsam. Und dann, soweit ich es noch im Kopf habe, eigentlich gefühlsmäßig vom Kopf runtergehen, langsam bis in die Füße oder ja, bis in die Füße, in die Zehen. Und da stelle ich mir eigentlich auch mal vor, so Kreise, die halt immer langsamer nach unten gehen durch den ganzen Körper. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen komisch, aber ja, weiß auch nicht, irgendwie geht das. Und dann, also ich lasse die Gedanken wirklich kreisen. Okay, Ja. ich glaube, darauf muss man sich einfach drauf einlassen und es einfach mal Genau, ausprobieren. Da, einfach. das glaube ich, wie heißt es noch so schön? Probieren geht über Studieren. Genau, in dem Fall definitiv. Man muss halt seine eigene Methode finden. Also das ist irgendwie die Methode bei mir. Ich habe auch erstmal so angefangen und dann halt ein bisschen geführte Meditation ausprobiert. Bin jetzt wieder komplett so bei eigener. Aber ja, muss man halt seine Richtung herausfinden. Gibt es auch verschiedene Meditationsarten, aber so eingelesen in das Thema habe ich mich jetzt nicht. Ich habe es einfach mal ausprobiert und ja, finde es ganz cool. Habe es auch in einem Podcast gehört, dass man es mal machen soll. Also, dass es jemandem geholfen hat und dann dachte ich mir so, dann mache ich es mal. Und Quasi nach ja. dem Motto, einfach just do it, Genau. einfach machen, weniger darüber nachdenken, danach kann man ja immer noch, ja, nachdenken, entscheiden, wie man weiter vorgeht. Genau, ob es dann für einen was ist oder ja, was für ein Scheiß. Und dann macht man es eben nicht, aber einfach mal ausprobieren, Genau, ob es das was finde ich für einen auch. ist. Ja. Zu dem Just Do It nochmal. Ist das eigentlich so dein Lebensmotto oder hast du so ein anderes Lebensmotto, was dich so führt und deine Entscheidung so ein bisschen ja, mitbestimmt, teilweise auch? Ich glaube, ich hatte nach meinem Abitur eigentlich, ich sag mal, so eine Selbstfindungsphase, wo ich eigentlich einfach sehr viel, ich sag mal, philosophiert habe mit Sinn des Lebens etc. und auch viele, ich sag mal, so weise Sprüche gelesen habe von vielen bekannten Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass das Ja, dieser Spruch "Just do it", ja, kann man schon als mein Lebensmotto bezeichnen, weil es einfach mich daran erinnert, weniger darüber nachzudenken, einfach zu tun, einfach Musik zu schreiben, weniger darüber nachzudenken, ja, in welche Richtung soll es denn gehen, oder einfach die Angst zu haben, ja, was ist, wenn das Musikstück scheiße klingt, einfach machen. Und dass es jetzt einfach das Nike-Logo ist, oder nicht Nike-Logo, einfach dieser Nike-Spruch, ist, glaube ich, Zufall. Ich hatte auch damals, ich weiß nicht, ob du es auch noch kennst, Shia LaBeouf hatte vor ein paar Jahren ja auch dieses Motivationsvideo, wo er auch gesagt hat, just do it, und den Zuschauer da einfach angeschrien hat mit diesen Worten. Und es begegnet mir eigentlich in vielen Alltagssituationen einfach wieder, dieser Spruch in verschiedensten Formen, auch in YouTube-Videos, wo es auch so ja, so Motivationsvideos gibt, die natürlich auf Englisch sind und deswegen man das noch viel häufiger hört mit dem Spruch dazu, oder einfach in solchen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern liest, wo es dann natürlich jetzt vielleicht auch teilweise auf Deutsch ist und vielleicht auch ein bisschen umschrieben ist, aber man merkt es eigentlich in vielen Sachen, oder ich erkenne es in vielen Sachen wieder, deswegen habe ich es, glaube ich, schon mittlerweile als wirkliches Lebensmotto angenommen und versuche es einfach umzusetzen. Ja, sehr cool. Also, cooles Motto. Ich habe anderes. Meins ist Carpe Diem. Das habe ich, also nutze den Tag, habe ich letztens erst so für mich rausgefunden. Ja. Ich kann dir mal die Folge schicken, dann kannst du die auch anhören. Da muss ich jetzt nicht mehr auf alle Einzelheiten eingehen. Aber ich habe so für mich gemerkt, dass das irgendwie mein Lebensmotto ist. Ich habe vorher gedacht, so, das wäre von was von Steve Jobs, irgendwie Stay Hungry, Stay Foolish oder sowas, aber in der Folge erkläre ich so, warum es dann doch ein anderes geworden ist. Zumindest für den Moment, das kann sich auch natürlich nochmal ändern. Weißt du, welche Folge es ist? Die fünfte vor dem Interview, vor dem letzten Interview. Ich schicke dir die einfach sonst. Okay, super, dann höre ich dir gerne mal rein. Mach das. Ist auch nicht so lang. Ich glaube 16 Minuten oder 11 Minuten, irgendwie so um den Dreh. Genau, dann nochmal zurück zur Musik. Du hast ja gesagt, dass du oder deine Band jetzt auch noch ein paar Gigs haben wollt oder habt im nächsten Jahr. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich will euch mal zuhören, bin interessiert an eurer Musik, wie kann er euch denn dann finden? Habt ihr da irgendwie eine Plattform, wo ihr dann postet, hey, wir haben nächste Woche hier und da ein Gig oder ja. Ja, genau. Also man kann uns aktuell finden auf Facebook, einfach facebook.com/trustinharmonymusic, oder auch auf Instagram einfach mal nach Trust in Harmony gucken. Da kann man uns auf jeden Fall finden, und da posten wir regelmäßig unsere Gigs, wann wir wo spielen, und vielleicht sehen wir auch demnächst auch in deiner Stadt. Oh. Ja, cool. Ja, dann wären wir, glaube ich, auch schon am Ende. Also danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und Gerne. ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Also, wenn du willst, kannst du auch irgendwann nochmal wiederkommen, wenn du was Neues zu berichten hast, wie es mit der Band läuft, wenn ihr Ed Sheeran getroffen habt. Ich Aber, berichte, ja. spätestens wenn wir mit Ed Sheeran auf der Bühne standen, dann komme ich nochmal bei dir vorbei hier im Podcast und schaue auch gerne mal vorbei, wie es sich hier auch bei dir auch entwickelt hat, weil du ja auch quasi noch relativ am Anfang hiermit stehst, Genau. und bin auf jeden Fall gespannt, ja, wie deine Reise da wird, wie groß das vielleicht im Endeffekt noch wird, dieser Podcast, und wünsche dir auch auf jeden Fall viel Erfolg mit. Super, danke dir. Wünsche dir natürlich auch, und dass du den Eddie triffst, dann grüß ihn gut von mir. Ich kann dir ja, ein Autogramm besorgen, Ja, wenn du das wäre möchtest. geil. Ja. Cool. Gut, dann wir sehen uns, und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Entdecker Podcast. Ciao. Tschüss.